Hier muss ich mich gerne anvertrauen und in deinen treuen Augen schauen. Dies nur möcht ich fragen, dir nur möcht ich sagen, wenn mein Herz nicht weiß, wohin. Hier muss ich mich gerne anvertrauen und auf deine treuen Augen schauen. Dies nur möcht ich sagen, wenn mein Herz nicht weiß, wohin. Allein, immer allein, so ganz allein jeden Tag. Schön müsste das sein, wüsste ich jemand, den ich sah. Dir müsste ich mich gerne anvertrauen und in deinen treuen Augen schauen. Dich nur müsste ich fragen, wenn mein Herz nicht weiß, wohin. Immer allein, so ganz verlassen jeden Tag. Schön müsste das sein, wüsste ich jemand, den ich sag. Wenn mein Herz nicht weiß, wohin.